möchte so sein, wie du mich willst. Ich stell mich so ein, wie du mich willst. Ich ändere meinen ganzen Lebenslauf. Für deine Liebe gebe ich mich selber auf. Von Kopf bis zum Fuß, wie du mich willst. Mein Herz und mein Fuß, wie du mich willst. Mein Leben, mein Denken, dass du es willst. Es soll so sein, wie du es willst. Genauso soll es sein, wie du es willst.